Kundgabe 3790. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.6.1946. Große Gnade der direkten Vermittlung des göttlichen Wortes. Erkennet die große Gnade, die euch zuteil wird, durch die unmittelbare Zuleitung des göttlichen Wortes in einer Zeit, da die Menschheit am wenigsten Gnadengaben begehrt. Gott erbarmet sich der Menschen und bedenket sie mit einer außergewöhnlichen Gnade, wider ihren Willen, die jedoch erst wirksam werden kann, so sie ihren Widerstand aufgeben. Er gibt ihnen aber ständig die Gelegenheit, von seiner Gnadengabe Gebrauch zu machen. Und also tritt er selbst immer wieder den Menschen entgegen, auf dass sie ihn erkennen lernen. Es ist dies ein Gnadenakt, der euch Menschen nur fassbar ist, so ihr euch die übergroße Heiligkeit dessen vorstellt, der zu euch kommt, die ihr in tiefster Sünde schmachtet. Nur was sich ihm angleichet, kann sich ihm nahen. Gott aber kommt selbst zu den Menschen, die ihm fernstehen. Er kommt in der Verkleidung seines Wortes und sucht sie, durch dieses zu bewegen, den Widerstand gegen ihn aufzugeben und ihr Wesen zu wandeln, auf dass er in aller Kraft und Gnadenfülle ihnen erkenntlich wird und sie ihm bewusst zustreben. Das göttliche Wort wird nur erkannt als solches von denen, die ihn suchen. Die anderen hören es wohl, doch es bleibt ohne Wirkung, solange sie nicht selbst wollen, dass es wirksam werde an ihnen. Also steht den Menschen im Wort ein Gnadenschatz zur Verfügung, den sie heben können durch eigenen Willen. Und diese Gnade ist der Beweis übergroßer Liebe zu den Menschen, die am Rande des Abgrundes stehen und dem ewigen Untergang entgegengehen. Und um den Willen anzuregen zur Annahme seiner Gnadengabe, tritt er ihnen noch einmal erkenntlich nahe, durch die Natur. Er äußert sich in vollster Kraft und Macht. Er spricht selbst durch die Naturelemente zu ihnen, auf dass sie dann sein Wort, das aus den Himmeln den Menschen geboten wird, ohne Widerstand annehmen. Dann wird es nicht ohne Wirkung bleiben, denn dann ist der Wille des Menschen selbst tätig geworden und er wird in den Segen der göttlichen Gnadengabe gelangen und seine Seele wird gerettet sein. Doch selig, wer dieser gewaltsamen Mahnung nicht bedarf, wer seine Stimme erkennt in dem Wort, das ihm durch seine Diener auf Erden vermittelt wird. Selig, die nach seinem Wort zuvor schon zu leben sich bemühen und ihm sich nähern, um einstens den völligen Zusammenschluss zu finden mit dem, der selbst das Wort ist, von Ewigkeit. Amen.